Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, meine Stadt, unser aller Stadt. Wir schreiben das Jahr 2021, 18. Mai, 20:01. Die Sonne lacht vom Himmel, am Wochenende soll es richtig schön werden. Naja, warten wir mal ab. Ich hatte seit Tagen Probleme mit meinem Redmi 8 Pro Handy. Immer wenn ich es an meinen Computer angeschlossen habe, ging der Reiter nicht auf, dass ich Daten übertragen kann. Auch bei Fotos machen kam ich nicht mehr auf die Galerie. Und so habe ich mich schweren Herzens entschieden, das Handy zurückzusetzen. Ja, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei, nur ich weiß meine Passwörter nicht mehr für Facebook. Damit bin ich jetzt nach 20 Jahren bei Facebook raus und habe schon öfters versucht, mir ein neues Passwort zuschicken zu lassen, aber es kommt irgendwie nicht an hier. Ja, scheiß der Hund drauf. Konnte mich jetzt ohne Facebook auf meinem Instagram-Account wieder anmelden, dann kann ich da noch ein paar Sachen posten. Also Facebook braucht eigentlich kein Mensch, außer du bist Stalker. Das, was schade ist, sind halt die ganzen Spiele, wo ich mich hochgelevelt habe. Da komme ich leider nicht mehr drauf, aber naja, was willst du machen? Ich hatte seit längerer Zeit nochmal eine kleine süße Maus kennengelernt. Blonde Haare, lache. Da liege ich jedes Mal am Boden, aber ich werde den Kontakt da jetzt abbrechen, weil das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich habe vorher ja schon mal versucht, da mit anzubändeln. Aber sie sucht halt, oh, keine Ahnung, Arschlochmänner. Ich weiß nicht, ob ihre Jugend, ihr Leben von Arschlochmännern geprägt worden ist. Und ja, tut mir schon im Herzen weh, aber ich muss mich auf mein Leben konzentrieren und nicht irgendwie ja, versuchen, mit Frauen eine Beziehung aufzubauen, wo es eigentlich nichts bringt. Ich werde gleich mal mir die Haare ein bisschen stylen und dann ein bisschen laufen gehen, ein bisschen die Sonne genießen und ja, mal schauen, was noch so kommt. Ja, so ein bisschen ärgert mich das ja schon da mit den Spielen und auch, ja, weil die mit Facebook verknüpft worden waren, sind und ja, hab halt versucht, also ich war noch über den Computer verbunden. Dann habe ich versucht, mir ein neues Passwort zuschicken zu lassen, weil man da anders klicken kann. Bin da aber jetzt gesperrt nicht, aber die wollen jetzt ein Passwort haben, was ich nicht weiß. Und ein neues zum Zurücksetzen bekomme ich auch nicht. Naja, scheiß der Hund drauf. Ich werde mir jetzt die Haare stylen und dann ein bisschen laufen und ein bisschen Musik hören und ja gut, die ganzen Seiten bei Facebook, Oldenburg, deine Stadt und so und Nein zu Kinderschändern habe ich jetzt leider keinen Zugriff mehr drauf, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Facebook braucht kein Mensch. Ne? So, in diesem Sinne, have a nice day, euch allen noch einen angenehmen Tag, schönes Wochenende, soll richtig warm werden am Wochenende und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, ja. Schönes Wochenende wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.